Andacht vom 13.09.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wahres Christsein. Heute werde ich etwas teilen, was mich schon seit 2 Jahrzehnten beschäftigt. Gehen wir zu Philipper 3. Das ist ein Kapitel in der Bibel, das Matthäus und ich sehr lieben. Es gibt viele tiefe Schätze darin. Ich möchte bei den ersten Versen anfangen. Paulus schreibt: Schließlich. Er kommt zum Ende seines Briefes und seiner Anweisungen für die Philipper. Dann sagt er: Freut euch im Herrn. Viele Menschen verstehen nicht, dass es ein Verb und ein Nomen gibt. Das Nomen ist Freude, das ist ein Gefühl, aber sich freuen ist ein Verb. Paulus benutzt das Verb und macht eine Aufforderung daraus, einen Aufruf. Wisst ihr, wo Paulus war, als er das schrieb? Er war weder auf einer schönen Insel im Urlaub noch bei einer schönen Konferenz unter Christen. Er saß im Gefängnis. Auch damit drückt er aus, man kann sich immer und überall freuen. Das hängt nicht von den Umständen ab. Wir leben heutzutage in einer Welt, die von Gefühlen bestimmt wird und nicht von bewussten Entscheidungen. Heute fühle ich mich nicht gut, deshalb will ich meine Geschwister nicht treffen. Ich fühle mich nicht nach Bibel lesen. Schaut, eure Entscheidungen werden euren Gefühlen folgen. Lasst das nicht zu. Paulus sagt: Freut euch. Das ist ein Befehl. Wenn Paulus sich im Gefängnis freuen kann, dann könnt ihr euch überall freuen. Außerdem steht da: Im Herrn. Ich frage euch, hat sich der Herr verändert? Geht der Herr gerade durch eine schwere Zeit? Hat er Stress und kann dir deshalb nicht helfen? Hat sich das Werk des Kreuzes verändert? Es hat sich nichts verändert. Das Werk am Kreuz gilt auf ewig. Jesus hat sich nicht verändert. Nichts hat sich aus der Sicht Gottes verändert. Ich habe dieses Wochenende eine Aussage gemacht, die uns alle sehr berührt hat. Und zwar: Worauf ihr euch auch immer konzentriert, wenn es deine Aufmerksamkeit bekommt, wird es zur Gewohnheit. Und eine Gewohnheit bestimmt das Leben. Unser Leben wird also von Gewohnheiten bestimmt. Was also würde geschehen, wenn wir uns entscheiden würden, uns zu freuen im Herrn? Wenn ich mich dafür entscheide, mich zu freuen, wird das mein Leben bestimmen. Freude ist also ein Nebenprodukt des Sich-Freuens. Es ist falsch, wenn wir darauf warten, Freude zu empfinden und uns dann zu freuen. Dann werden wir von Gefühlen bestimmt. Paulus ist im Gefängnis und befiehlt, dass sich die Philipper freuen sollen, denn der Herr und das Kreuz haben sich nicht verändert. Ich kenne eine Geschichte von Martin Luther. Er saß in seinem Zimmer und war dort wirklich traurig und depressiv. Seine Frau kam zu ihm herein und war ganz schwarz gekleidet. In der katholischen Kirche trägt man traditionell bei Beerdigungen schwarz. Schwarz bedeutet also Trauer. Die Leute laufen nach dem Tod eines Angehörigen schwarz gekleidet herum. Die Frau kam also schwarz gekleidet und sehr traurig in sein Zimmer. Martin Luther fragte erschrocken, was denn passiert war. Sie antwortete ihm: Hast du es nicht gehört? Jesus ist tot. Da wurde ihm klar, dass es keinen Sinn hat, sich nicht in Jesus zu freuen. Ich lehre euch heute also 2 Dinge. Erstens, man freut sich im Herrn, der immer derselbe ist. Zweitens, es ist eine Entscheidung, etwas, was man tut. Wie macht man das, sich freuen im Herrn? Paulus sagt zu den Hebräern: Hebräer 13, 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Unser Opfer an Gott soll also unser Lobpreis sein. Wenn wirklich alles schief geht und dein Leben schwer ist, musst du dies tun. Du lobst Gott und gibst ihm die Ehre. Jesus, du bist wunderbar, du veränderst dich nie, ich lobe dich. Jesus, ich freue mich in dir, egal was um dich herum los ist. Dann sagt Paulus, euch öfter das Gleiche zu schreiben, ist mir nicht lästig. Wisst ihr, was das bedeutet? Paulus besteht darauf, dass diese Dinge so wichtig sind, dass er sie wiederholt. Paulus sagt weiter, passt auf die Hunde auf. Das war meine Begründung, als Debbie einen Hund haben wollte. Sie akzeptierte das nicht. Sie sagte, ich hätte es aus dem Kontext gerissen. Man muss die symbolische Sprache in der Bibel und den Kontext sehen. Es richtet sich gegen religiöse Menschen, die den Christen die Freude und die Entspanntheit rauben. Paulus nutzt starke Worte, als er seine Aggression gegen religiöse Menschen und Taten richtet. Er spricht von schlechten Arbeitern. Er sagt, wir sind die Beschneidung, nicht wir sind beschnitten. Das bedeutet, wir sind die wahre Gerechtigkeit in Christus. Es geht nicht darum, gerechte Dinge zu tun, sondern gerecht zu sein. Wenn wir zu unserem Glauben nicht Werke hinzufügen, hat unser Glaube keine Bedeutung. Doch in guten christlichen Kreisen läuft das so. Wenn wir nicht 10% ins Körbchen legen, fühlen wir uns schlecht. Wenn wir nicht zweimal pro Woche in ein bestimmtes Haus gehen, um dort Geschwister zu treffen, haben wir das Gefühl, Gott nicht zu gefallen. Es ist wichtig, dass wir großzügig sind oder Geschwister treffen, aber es macht uns nicht gerecht. Das ist die Einstellung, die Paulus angreift. Wir müssen verstehen, dass alles, was wir im Leben tun, eine Antwort auf Jesus Christus sein muss, nicht umgekehrt. Jesus hat mich gerettet aus Sünde. Das ist mein Beweggrund, mich mit Geschwistern zu treffen. Er wurde arm, damit ich reich bin. Deshalb gebe ich gern. Paulus warnt uns, dass wir aufpassen bei Leuten, die uns anderes als wichtiger einreden wollen als das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das sind böse Arbeiter, wie Paulus sagt. Schaut, was er sagt. Er vergleicht das Christenleben mit dem religiösen Leben. Wir sind die Beschneidung, wir sind die wahren Leute Gottes. Woher wissen wir das? Wir ehren Gott im Geist, das ist das Wichtigste. Ich habe einmal gehört, dass es nur eins gibt, wovon der Vater sagt, er suche es. Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen. Aber das Einzige, was der Vater sucht, finden wir in Johannes 4. Er sucht Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Warum sucht der Vater nach Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten? Weil dies das Gegenteil von Religion ist. Wir geben uns ihm hin, wir beugen uns vor ihm in vollständiger Hingabe. Das hat in der Bibel nichts mit Musik zu tun. Es ist ein bewusstes Hingeben mit einem offenen Herzen. Fasten ist auch ein Ausdruck von Anbetung, ein Ausdruck von Hingabe und Weihe. Was machen die Menschen? Sie fasten, um von Gott etwas zu erhalten. Das ist Religion. Das will Gott nicht. Gestern ging's bei unserem Brasilien Kids Care Treffen ums Fasten. Jemand fragte danach, was Fasten im neuen Bund bedeutet. Ich erklärte es und die Frau war geschockt, weil sie sagte, ich fastete zweimal im Jahr und alles war falsch, jahrzehntelang. Ich hatte immer eine Liste, was ich von Gott erhalten oder erreichen wollte. Ich dachte immer, mit mir sei etwas falsch, weil ich nie erhielt, was auf meiner Liste war. Ich antwortete, stimmt, du hast es falsch gemacht. Aber schließe die Tür hinter deiner Vergangenheit und mache es jetzt richtig. Niemand hat auf solch eine Weise je erhalten, was er sich wünschte. Das ist nur Religion. Wahres Fasten ist nur Hingabe und Weihe an Jesus im Licht des vollbrachten Werks des Kreuzes. Paulus macht dann eine sehr wichtige Aussage. Er nennt uns Gründe, warum wir kein Vertrauen in die Welt setzen sollen. Er sagt, sie haben keinen Wert vor Gott, weil sie im Fleisch laufen. Ich werde euch etwas sagen, was euch vielleicht schockiert, aber vielleicht tut euch das auch gut. Es hebt auf alle Fälle am Morgen euren Blutdruck. Ich war während meiner 40 Jahre Dienst auf Hunderten von Pastorentreffen auf der Erde. Die meisten dieser Treffen waren reines Bewegen im Fleisch. Was wir erreicht haben, worüber wir gesiegt haben, was wir geschafft haben. Hört, wenn die Kirche Jesus wirklich hingegeben ist, wenn sie Jesus gehört, wen interessiert, wie groß die Gemeinde ist? Nur Jesus. Aber bei diesen Treffen war es so wichtig, wie groß die Gemeinde ist. Das drückte den Erfolg aus. Ich war in England in einem solchen Pastorentreffen. Einige unterhielten sich beim Mittagessen. Jemand fragte, wie es der Gemeinde eines anderen geht. Der andere antwortete, es geht immer nur aufwärts. Wieder ein anderer, der wusste, was los war, meinte, es geht aufwärts? Deine Gemeinde ist fast am Boden. Du erzählst uns nicht die Wahrheit. Da antwortete der Betroffene, das stimmt, es geht uns so schlecht, dass es nur noch aufwärts gehen kann. Alles, was wir im Fleisch tun, muss überwunden werden. Paulus erzählte viel darüber, was bei ihm Wunderbares geschehen war. Was ist der Unterschied zwischen Paulus und den Berichten, wie erfolgreich eine Gemeinde ist? Paulus sagte, er berichtet von den wunderbaren Dingen, die Gott tat durch ihn, zur Ehre Gottes. Er machte einen entscheidenden Unterschied. Er tat alles zur Ehre Gottes. Weiter schreibt Paulus, was nicht Gott zur Ehre diente, betrachtete er als Müll. Ich nenne alles Dreck, was nicht für Gott ist. Schaut, ihr könnt die dreckigsten und kaputtesten Menschen auf der Welt sein. Dann kann sich Gott besonders gut ausdrücken. Wenn ihr euch im Herrn freut, strahlt ihr besonders, weil es euch so schlecht geht. Wenn ich sehe, was Gott durch Matthäus getan hat, wie er ihn mit Talent ausgestattet und an einen Platz gebracht hat, wo Matthäus nun gut dienen kann, das ist so wunderbar. Es gibt Menschen mit einem natürlichen Leitungstalent. Aber das ist nichts außer eine fleischliche Begabung. Deshalb ist so vieles in den Gemeinden fleischliches Tun. Gestern Abend kamen die Leute von Brasilien Kids Care hierher in unser Haus. Eine Frau stand noch im Eingang, da erzählte sie schon etwa 20 Minuten lang, welch wunderbare Dinge Gott getan hatte. Ich hörte zu und war so berührt darüber, was Gott getan hatte. Jesus ist so kraftvoll, er verändert Leben. Das ist nicht das gut organisierte Werk des Fleisches, sondern das Wirken Gottes, das durch Menschen ausgedrückt wird. Sie erzählte Geschichten, die waren schier unglaublich. Das muss in der Gemeinde geschehen. Wir haben keine Sicherheit, was unsere natürliche Kraft angeht. Aber in der Kraft Jesu ist uns alles möglich. Was er für uns tut, hat Ewigkeitswert. Das ist das, was in 1. Korinther steht. Kein Fleisch kann Ehre für sich beanspruchen. Welche Ehre bleibt für uns, wenn Jesus Christus sich durch uns ausdrückt? Das ist die wahre Kirche, die Jesus aufrichtet. Er ist die Quelle unseres Lebens und unseres Tuns. Unsere Hingabe ist eine Antwort und nicht der Versuch, etwas von ihm zu erhalten. Wir haben kein Vertrauen auf unsere natürlichen Fähigkeiten. Paulus sagte auch, er habe nichts gewusst außer dem Wort Gottes. Wenn Christus wieder unser Mittelpunkt wird und unsere Antwort darauf unsere Hingabe ist, dann kommen wir dahin, wo der Herr uns haben möchte. Ich sage euch etwas. In der Zukunft, auf die wir zugehen, wird die einzige Kirche, die Zukunft hat, eine Kirche wie diese sein. Wie Paulus sagt, ich bin im Gefängnis, aber ich freue mich. Das ist die gleiche Kirche, die wir sind, wenn wir sagen, er hat mich überwunden, deshalb folge ich ihm. Wie es auch in Römer 12 steht, dann sind wir alle gleich und wir drücken Jesus durch unser Leben aus. In der wahren Kirche Jesu Christi gibt es nur ein Haupt, Jesus selbst. Er hat als einziger eine Position. Unser Vertrauen ist auf ihn gerichtet und auf sonst nichts. Von Matthäus. Gestern war ich bis Mitternacht im Haus eines Freundes. Wir unterhielten uns über vieles, aber dann kamen wir an einen Punkt, wo wir nachdenklich wurden. Wir waren beide still und dachten nach. Wir sprachen über die Wirklichkeit Jesu, die in unserem Leben ausgedrückt werden muss. Ich sagte dann, ich weiß, wir leben alle vor Jesus. Aus uns selbst kommt nichts Gutes, aber wir werden irgendwann alle vor ihm stehen. Und da wird jede einzelne Person Jesus erkennen als Herrn. Es wird zu jener Zeit nicht schwierig sein, ihn zu erkennen. Aber in diesem Moment, wo wir dort stehen werden, was ist, wenn wir Jesus nicht kennen? Matthäus, worüber redest du? Es ist möglich, dass wir in den Himmel gehen und Jesus nicht wirklich kennen, weil wir auf der Erde nicht gelernt haben, ihn kennenzulernen. Dann verbringen wir die Ewigkeit mit jemandem, nachdem wir uns unser Leben lang nicht gesehnt haben oder mit dem wir keine Intimität aufgebaut haben. Ich will das nicht mehr haben. Ich will keine Liturgie, keine Rituale bei unseren Treffen, keine finanziellen und administrativen Strukturen. Mir ist nur wichtig, dass die Leute Jesus kennen, damit sie nicht überrascht sind, wenn sie in den Himmel kommen, weil sie ihn kennen. Kurz nach dem, was Reinhard heute teilte, sagt Paulus, nichts ist vergleichbar damit, Jesus zu kennen. Wir reden manchmal darüber, was der Himmel und was Jesus für uns ist und meinen, welch eine Überraschung. Doch wenn wir schon überrascht werden sollten vom Himmel und von Jesus, sollte die größte Überraschung darin liegen, Jesus auf Erden schon kennengelernt zu haben. Und darin setze ich mein Leben, Jesus kennenzulernen, damit der Himmel keine Überraschung für mich wird. Von Reinhard. Ich sprach kürzlich mit jemandem über 2. Korinther 13. Wir sollen erkannt werden als Menschen, die Jesus kennen. Wie du Jesus auf Erden kennenlernst, so wirst du Jesus im Himmel begegnen. Christen sterben nicht, der Himmel ist die Fortsetzung der Erde. Wie viel ihr erleben werdet im Himmel, hängt davon ab, was ihr auf der Erde mit Jesus erlebt. Das ist wahres Leben. Danke.